Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 19. Januar 1789. Nur ein paar Zeilen für heute über einige Äußerungen in deinem letzten Briefe. Meine Klugheit konnte dir als Bräutigam nicht erbaulich sein, aber du hast mich doch falsch verstanden. Ich sage bloß, dass ich kein kompetenter Richter über den Wert deiner Gattin bin, dass ich sie zu wenig gesehen habe und dass ich mich jetzt bloß freue, weil du dich freust, nicht aus eigener Überzeugung. Ich mochte dir nichts heucheln, was ich nicht empfand, und konnte nicht ganz schweigen, ohne kalt zu scheinen. Von Übersehen kann bei mir gar nicht die Rede sein. Was habe ich von dem, was dich gefesselt hat, in einem halben Tage sehen sollen, während dass du mit deiner Geliebten allein sprachst? Also sei gerecht gegen mich und verkenne mich nicht. Vor deiner Verbindung schreibe ich dir noch. K.